Abschnitt 6 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 3 – Das Schneeschuhlaufen – Die Entwicklung und die Geschichte dieser Kunst, Teil 1. Die Expedition, welche wir hier zu schildern gedenken, hat ihre Entstehung einzig und allein dem norwegischen Schneeschuhlaufen zu verdanken. Der Verfasser selber ist von seinem vierten Jahr an mit den Schneeschuhen vertraut gewesen, wie auch jeder einzelne Teilnehmer ein geübter Schneeschuhläufer war. Und die Ausführung der ganzen Expedition war auf der Überlegenheit der Schneeschuh über jedes andere auf Schneeflächen in Anwendung kommende Beförderungsmittel begründet. Da liegt es denn sehr nahe, mit einer kurzen Schilderung der Schneeschuhe zu beginnen, umso mehr, als nur wenige Menschen außerhalb der vereinzelten Länder, in denen die Schneeschuhe benutzt werden, eine Ahnung davon haben, was Schneeschuhlaufen ist und ohne eine solche Kenntnis mancherlei in dieser Reisebeschreibung schwerlich zu verstehen sein würde. Schon der Verfasser des Königsspiegels, in Klammern Kongesbeilet, hat vor ungefähr 640 Jahren darauf hingewiesen, dass es für alle, die das Schneeschuhlaufen nicht gesehen haben, höchst wunderbar erscheinen muss, weil man auf zwei dazu eingerichteten Holzstücken so schnell über Schneefelder dahingleiten kann. Er behandelt unter anderem die Frage über das Vorhandensein gezähmter Drachen in Indien und meint, dass dies freilich wunderbar genug klingen mag, dass es aber auch bei uns zu Lande Verhältnisse gibt, die den Völkern anderer Länder noch weit wunderbarer erscheinen müsse. Er sagt, weit mehr Verwunderung aber wird das erzeugen, was von den Männern erzählt wird, die ein Holzstück oder dünne Bretter so zähmen können, dass ein Mann, der nicht schneller zu Fuß ist als andere, wenn er nur Schuhe an den Füßen hat oder wenn er barfuß ist, dass dieser Mann, sobald er 7 bis 8 Ellen lange dünne Bretter unter seine Füße bindet, Vögel im Fluge oder die schnellsten Windhunde und Rentiere im Lauf überholt, welche letztere doch doppelt so schnell laufen wie ein Hirsch, denn es gibt eine ganze Anzahl von Männern, die ihre Schneeschuhe so gut zu gebrauchen wissen, dass sie im Lauf mit ihrem Spieß Rentiere und noch mehr zu treffen vermögen. Fußnote: Nach Professor Gustav Storm ist überall im Königsspiegel von Ellen statt von Fuß die Rede. Ende der Fußnote. Nun wird diese Sache in allen den Ländern unglaublich, unwahrscheinlich und merkwürdig erscheinen, in denen man nicht weiß, mit welcher List oder Kunst es geschieht, dass die dünnen Bretter zu einer so großen Geschwindigkeit abgerichtet werden können, dass oben in den Bergen nichts, was sich auf der Erde bewegt, im schnellen Lauf dem Manne entgehen kann, der Bretter an den Füßen hat. Sobald er diese aber abnimmt, ist er nicht geschwinder als andere Männer. In anderen Gegenden, wo die Leute nicht an so etwas gewöhnt sind, wird sich kaum ein Mann finden, er mag noch so gewandt sein, der nicht alle Gewandtheit einbüßt, sobald solche Holzstücke an seine Füße gebunden werden. Wir verstehen diese Sache aus dem Grunde und haben im Winter, sobald Schnee liegt, Gelegenheit genug, Männer zu sehen, welche diese List oder Kunst verstehen. Fußnote: Professor Gustav Storm, Christiana, hat die hier aufgeführte Stelle gütigst übersetzt. Königsspiegel, Christiana-Ausgabe, Seite 19 bis 20. Der Königsspiegel wurde ungefähr im Jahre 1250 von einem Norweger geschrieben, der im nördlichen Namental, entweder auf Vikten oder Nærøe, wohnte. Siehe Archiv für nordische Philologie, Band 1, Seite 205 bis 9. Ende der Fußnote. Die Schneeschuhe werden aus Holz angefertigt und sind in Norwegen in der Regel 3 bis 4 Zoll breit und ungefähr 8 Fuß lang, zuweilen länger, zuweilen kürzer. Sie sind flach und glatt auf der Unterseite. Nach vorn zu sind sie mehr oder weniger in die Höhe gebogen, zuweilen auch am hinteren Ende ein wenig. Sie werden vermittelst eines Zehenriemens befestigt, der ungefähr in der Mitte des Schneeschuhs angebracht ist und in den man die Fußspitzen steckt. Für alle guten Schneeschuhläufer kommt dann ein Fersenband hinzu, das von den Zehenriemen ausgehend um die Ferse läuft. Auf diesen Schneeschuhen kommt man durch eine eigene, gleitende Bewegung der Beine und des Unterkörpers vorwärts. Die Anfangsgründe sind eigentlich nicht schwer zu erlernen, aber die Fertigkeit kann zu einem hohen Grad von Vollkommenheit entwickelt werden. Man darf die Schneeschuhe nicht aufheben und durch den Schnee stapfen, wie man es oft von Stümpern sieht. Sie gehen, als wenn sie barfuß durch ein Moor wanderten. Es kommt im Gegenteil darauf an, die Füße gleitend über den Schnee zu führen. Man hält sie immer ein wenig vorwärts, indem der Körper elastisch und leicht der Bewegung folgt. Die Schneeschuhe werden in paralleler Richtung so nah wie möglich aneinander vorbeigeführt, also nicht nach den Seiten wie die Schlittschuhe, was gewiss viele glauben, die das Schneeschuhlaufen nie gesehen haben. Folglich bilden die Spuren, die ein tüchtiger Schneeschuhläufer im Schnee hinterlässt, zwei parallele Linien. In der Hand hält man gewöhnlich einen Stab, mit dem er sich während des Laufens hilft und der in einzelnen Gegenden eine ungewöhnliche Länge erreicht. Bei diesem Vorwärtsgleiten kann ein guter Schneeschuhläufer auf der Ebene eine große Geschwindigkeit erlangen. Bergaufwärts geht es natürlich langsamer, aber auch hier wird ein tüchtiger Schneeschuhläufer jedem anderen überlegen sein. Ist der Berg steil und hoch, so geht er nicht geradeaus, sondern nähert sich dem Gipfel Schritt für Schritt kreuzend. Oder auch er erklimmt ihn seitwärts Schritt für Schritt und bildet so gleichsam eine Treppe im Schnee. Ist der Hügel niedriger und sind die Schneeschuhe nicht zu lang, kann er auch auf die Weise, wie sie links auf umstehender Zeichnung ersichtbar ist, direkt bergauf gehen. Man wendet die Schneeschuhe auswärts, bis sie einen so großen Winkel gegeneinander bilden, wie es der Abfall des Berges erfordert, und führt sie so, dass das hintere Ende des einen in die Höhe gehoben und vor den anderen hingesetzt wird. Die Spur im Schnee hat viele Ähnlichkeit mit dem Hexenstich der Nähterinnen. Ein Hügel, den ein Schneeschuhläufer nicht erklimmen könnte, ohne die Schneeschuhe abzuschnallen, muss wunderbar aussehen. Schon Olaus Magni sagte im Jahre 1555, es gibt keinen Berg, er mag noch so hoch sein, den er nicht auf listigen Umwegen zu erklimmen vermöchte. Bergabwärts geht es ganz von selber, denn die Schneeschuhe gleiten leicht über den Schnee dahin. Man muss sich nur auf denselben halten und die Herrschaft über sie bewahren, so dass man nicht gegen Bäume oder Steine läuft oder in einen Abgrund stürzt. Je steiler der Berg ist, desto geschwindere Fahrt hat man. Und nicht ohne Grund heißt es im Königsspiegel, dass man auf Schneeschuhen den Vogel im Fluge überholt und nichts, was sich auf der Erde bewegt, dem Schneeschuhläufer entgehen kann. Das Schneeschuhlaufen ist der nationalste aller nordischen Sports und ein herrlicher Sport ist es. Wenn irgendeiner den Namen des Sports aller Sports verdient, so ist es dieser. Nichts stählt die Muskeln so sehr, nichts macht den Körper elastischer und geschmeidiger, nichts verleiht eine größere Umsicht und Gewandtheit, nichts stärkt den Willen mehr, nichts macht den Sinn so frisch wie das Schneeschuhlaufen. Kann man sich etwas Gesunderes oder Reineres denken, als an einem klaren Wintertag die Schneeschuhe unter die Füße zu schnallen und waldeinwärts zu laufen? Kann man sich etwas Feineres oder Edleres denken, als unsere nordische Natur, wenn der Schnee ellenhoch über Wald und Berg liegt? Kann man sich etwas Frischeres, Belebenderes denken, als schnell wie der Vogel über die bewaldeten Abhänge dahin zu gleiten, während die Winterluft und die Tannenzweige unsere Wangen streifen und Augen, Hirn und Muskeln sich anstrengen, bereit, jedem unbekannten Hindernis auszuweichen, das sich uns jeden Augenblick in den Weg stellen kann? Ist es nicht, als wenn das ganze Kulturleben auf einmal aus unseren Gedanken verwischt wird und mit der Stadtluft weit hinter uns zurückbleibt? Man verwächst gleichsam mit den Schneeschuhen und der Natur. Es entwickelt dies nicht allein den Körper, sondern auch die Seele, und es hat eine tiefere Bedeutung für ein Volk, als die meisten ahnen. Wohl nirgends eignet sich die Natur besser für den Schneeschuhlauf als in Norwegen. Hügel gibt es dort zur Genüge, und auch der Schnee ist reichlich vorhanden. Von Kindesbeinen an werden wir an die Schneeschuhe gewöhnt. Ein guter Haken krümmt sich bei Zeiten. Und die Natur selbst zwingt die Knaben, ja, auch die Mädchen, in manchen Gebirgsgegenden Norwegens die Schneeschuhe zu gebrauchen, sobald sie gehen können. Tief und weich liegt der Schnee den ganzen Winter hindurch vor den Türen der Häuser. Früh im Herbst kommt er, um erst spät im Frühling wieder zu verschwinden. Wege sind in manchen Gegenden nur sehr spärlich vorhanden, und jeder, es sei Mann oder Frau, der von einem Hof zum anderen gelangen will, muss die Schneeschuhe anschnallen, denn ohne sie versinkt man bis über die Hüften im Schnee. Man wächst sozusagen mit den Schneeschuhen auf. Es ist nicht selten, dass man Mädchen und Knaben von 3 bis 4 Jahren sich üben sieht. Von dem Alter an oder vielleicht ein wenig später halten sich die Bauernknaben in steter Übung. Berge haben sie in der Regel gerade vor dem Hause und überall zu beiden Seiten der engen Täler. Auf Schneeschuhen müssen sie ihren Schulweg zurücklegen und auf Schneeschuhen verbringen sie die freie Zeit zwischen den Unterrichtsstunden. Der Lehrer ist oft selbst mit dabei und stellt sich an die Spitze der kleinen Schar. Und dann des Sonntags nachmittags, Welch ein Fest ist es nicht den ganzen Winter hindurch, wenn sich die ganze Dorfjugend, Kinder und Erwachsene der Verabredung gemäß versammelt, um in edlem Wettstreit sich miteinander zu messen und sich zu amüsieren, solange das Tageslicht ausreicht. Und auch die Mädchen sind dabei, aber sie wollen den Burschen lieber zuschauen, obwohl auch sie die Schneeschuhe zu gebrauchen wissen und mancher gute Sport auf Schneeschuhen von norwegischen Mädchen betrieben wird, ohne dass viel Redens davon gemacht wird. So gestaltet sich das Winterleben der Jugend in manchem norwegischen Dorf. Die Knaben zählen noch nicht viele Jahre und sie wissen schon, welche Form ein guter Schneeschuh haben muss, wie das beste Holz für die Schneeschuhe aussieht und wie man eine Weide biegen muss, um sie zum Befestigen der Ski verwenden zu können. Ein jeder lernt es, ohne die Hilfe anderer fertig zu werden, er wächst daran und wird ein Mann für sich selbst, wie sein Vater es war. Möge sich dies erhalten, möge das Schneeschuhlaufen sich entwickeln und gedeihen, solange es Männer und Frauen in den norwegischen Tälern gibt. Eine absolute Notwendigkeit sind die Schneeschuhe hier in Norwegen wie in ganz Nordeuropa und in Sibirien für die Winterjagd, auf der die tüchtigsten Schneeschuhläufer in den Gemeinden ihre Ausbildung erhalten haben. Früher war es in Skandinavien ganz allgemein, dass man im Winter die größeren Tiere, Elen und Rentiere auf den Schneeschuhen verfolgte. Wenn der Schnee tief ist, pflegt es für einen tüchtigen Schneeschuhläufer nicht schwierig zu sein, das Wild einzuholen und zu fällen, da es einsinkt und nur mit Mühe vorwärts kommen kann. Es war eine spannende Jagd, die sowohl Stärke wie Ausdauer und Gewandtheit in der Benutzung der Schneeschuhe erforderte. Die Art und Weise, wie man Rentiere fällte, geschah schon in dem früher mitgeteilten Bruchstück aus dem Königsspiegel Erwähnung. Jetzt, wo diese Tiere im Winter geschont werden, hat damit diese Jagd ein Ende. Doch wird sie gewiss noch von Wilddieben in vielen Teilen Skandinaviens, besonders in den flachen Wilddistrikten Schwedens, wo sie am leichtesten ist, betrieben. Die Jagd, zu welcher der norwegische Bauer jetzt hauptsächlich die Schneeschuhe benutzt, ist das Schneehuhnschießen und der Dohnenfang im Gebirge. Diese Jagd ist friedlicher und weniger anstrengend, aber auch sie hat ihre eigene Anziehungskraft. Das Umherstreifen in den Bergen im Winter, wenn das Weidendickicht von der Schneelast tief herabgedrückt liegt, wenn die Schneehühner, die so weiß sind, dass man sie nur mit Mühe von ihrer Umgebung unterscheiden kann, im Birkengestrüpp umherflattern und gackern, da kann einem wohl der Sinn frei und leicht werden, während das Auge über die weiße Fläche schweift. Und wenn man dann mit der Büchse und dem Jagdnetz auf dem Rücken in sausender Fahrt die langen, offenen Abhänge hinabgleitet, da braust das Blut weit schneller durch die Adern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich der norwegische Bauer auch auf der Hasenjagd der Schneeschuhe bedient. Und es kommt auch wohl vor, dass er auf Schneeschuhen den Bären in seiner Höhle aufsucht. Oder wenn der Schnee tief und lose ist, den Luchs, den Vielfraß oder einen einzelnen Bären verfolgt, der zufällig aufgeschreckt worden ist. Dem Lappen ist es etwas ganz Gewöhnliches, auf Schneeschuhen seinem ärgsten Feind, dem Wolf, nachzusetzen und ihn zu verfolgen, bis er ihn schießen oder mit dem Skistab totschlagen kann. Die meisten sibirischen Völker betreiben ihre Winterjagd auf Schneeschuhen, und da der Winter den größten Teil des Jahres ausmacht, ist es sehr begreiflich, welche Notwendigkeit, ja, man kann wohl sagen, welche Lebensbedingung die Schneeschuhe für viele dieser Völker sind. Das Schneeschuhlaufen ist alt in Norwegen. Wie alt ist nicht zu sagen, es geht weiter in die graue Urzeit zurück, als unsere Aufzeichnungen reichen. In den Sagen von unserem Stammvater Noah heißt es sehr charakteristisch, dass er und seine Begleiter auf Schneeschuhen dahergezogen kamen. Sie warteten in Finnland, bis es gute Schneeschuhbahn wurde, und zogen dann gen Westen weiter um den botnischen Meerbusen in das Land hinein. Diese Sagen sind jedoch verhältnismäßig späten Datums. Hauptsächlich durch Professor Gustav Storm, der dieser Frage eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, erhielt ich einzelne wertvolle Mitteilungen über die Geschichte der Schneeschuhe in Norwegen. Und ich will einiges davon hier wiedergeben. Soweit ich es beurteilen kann, sagt Professor Storm in einem Schreiben an mich, müssen die Norweger und Schweden das Schneeschuhlaufen von den Lappen erlernt haben. Die ältesten historischen Nachrichten sind jedenfalls auf diese Richtung zurückzuführen. In der Mitte des 6. Jahrhunderts gaben zwei südeuropäische Schriftsteller, der Grieche Prokop und der gute Jordanes, den Lappen einen Namen, welcher die Auffassung unserer ältesten Vorfahren verrät. Beide erwähnen den Stamm der Normannen. welche auf dem 67. bis 68. Grad nördlicher Breite lebt, also die Nordländer, und der seine nomadischen Nachbarn als Skrittfinnen bezeichnet. Die Nordländer haben also den Finnen oder Lappen den Beinamen Skritt gegeben, weil sie fanden, dass das Skrida charakteristisch für sie war. Aber dies Skrida, in Klammern gleiten, ist gerade in der alten Sprache der bezeichnende Ausdruck für das sich fortbewegen auf Schneeschuhen. In Klammern Skrida a Skidum, Finner Skrider. Der Name Skriderfinnen wurde in Norwegen und Schweden bald vergessen. Denn hier erlernte man gar bald die Kunst. Der Name war aber südwärts gedrungen und wurde auch später von den Schriftstellern anderer germanischer Völker zur Bezeichnung der Lappen benutzt. So von Paulus Diaconus in seiner longobardischen Geschichte, ca. 790, vom englischen König Alfred, ca. 890, von Adam von Bremen, ca. 1070 und von Saxo Grammaticus, ca. 1200. In ganz alten Zeiten betrachteten die Norweger und die Nordländer überhaupt die Lappen als die tüchtigsten Schneeschuhläufer und das Schneeschuhlaufen als für sie charakteristisch. So lässt Snorre Sturlason die Königin Gunhild, die in Finnmarken von zwei Lappen um das Jahr 920 herum gezogen wurde, von diesen sagen, dass sie so tüchtig auf Schneeschuhen sind, dass ihnen nichts entwischen kann, weder Mensch noch Tier, und worauf sie zielen, das treffen sie. In Magnus Barfords Sage wird als altes Sprichwort angeführt, »Es sieht nach Schneewetter aus, Knaben«, sagten die Finnen, »sie hatten Andra zu verkaufen.« Also pflegten die Norweger damals, im Jahr 1006, ihre Schneeschuhe bei den Lappen zu kaufen, die nach Stephanius, in Klammern Kommentar zum Saxo, noch im 17. Jahrhundert Meister im Verfertigen von Schneeschuhen sind. Die Historia Norvegia um das Jahr 1200 herum schildert die Lappen als tüchtige Jäger, die in Fellzelten wohnen. Wenn sie umziehen, nehmen sie diese auf den Rücken, befestigen glatte, hölzerne Stangen, welche sie Andra nennen, unter die Füße und eilen schneller als Vögel über den Schnee und die Berge dahin. Der ungefähr gleichzeitige Saxo sagt ebenfalls von den Lappen, dass sie während der Jagd auf krumm gebogenen Hölzern über die schneebedeckten Berge dahin eilen. Und als er die Sage von König Harald und Toke erzählen will, lässt er den König sich seiner Tüchtigkeit in der Kunst rühmen, vermittels welcher die Finnen, in Klammern Lappen, über schneebedeckte Abhänge dahin eilen. In der isländischen Sage Kragasen um das Jahr 1250 heißt es unter anderem, dass der Geächtete so weit fortgetrieben werden soll, wie der Lappe auf seinen Schneeschuhen läuft, wie die Fichte wächst, wie der Adler an einem Frühlingstag fliegt, wenn er den Wind unter beiden Flügeln mit sich hat. Dies ist ganz zweifelsohne eine alte norwegische Gesetzformel, die nach Island hinübergekommen ist. Es könnte aus unseren Sagen noch mehr in Bezug auf das Schneeschuhlaufen und der Lappen angeführt werden, doch glaube ich, dass das hier Erwähnte genügen wird, um zu beweisen, dass das Schneeschuhlaufen in Norwegen von den Lappen eingeführt worden ist. Wir verdanken es Storm, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass das Schneeschuhlaufen schon im 10. Jahrhundert in Norwegen betrieben wurde, jedenfalls im Nordlande und wahrscheinlich auch überall in den nördlichen Berggegenden, wahrscheinlich auch in den Oblanden. In einer Reihe von Skaldengesängen aus dem 10. Jahrhundert werden Skid und Oendyr, in Klammern mit Fell bezogene Schneeschuhe, in poetischen Bildern benutzt, die das Segeln des Schiffes über das Meer mit dem Dahingleiten der Schneeschuhe vergleichen. Guttorm Skindre zu Hakon des Guten Zeit nennt beispielsweise das Schiff Svanevangens Ski, in Klammern der Schneeschuh des Meeres. Dies zeigt ganz deutlich, dass die Anwendung von Schneeschuhen ganz allgemein gewesen sein muss, denn sonst würde das Bild nicht zu verstehen gewesen sein. Noch wichtiger ist es, dass der Schneeschuhsport seine Repräsentanten unter den Göttern hatte. Der Nordländer Eivind Skaldesbilder, in Klammern aus Helgeland, nennt in einem Gedicht aus dem Jahre 990 Tasses Tochter Skade Oendur Dís, in Klammern, das heißt Schneeschuhgöttin. Und der Isländer Einar Skaleglam, der ungefähr im Jahre 980 einen Lobgesang auf Hakon Jarl auf Lade dichtete, gibt Ulr den Beinamen Anderguden, in Klammern Oendur Jalkr, eigentlich Andrenes Odin. Zu bemerken ist noch, dass Skade vom Jotun Stamme ist. Wenn man nun bedenkt, dass für die Norweger häufig Lappen und Kobold gleichbedeutend waren, So liegt die Annahme nicht fern, dass Eivind sie sich als von lappländischer Abstammung gedacht hat. Von Ulr ist zu bemerken, dass er in Dänemark nicht der Gott des Schneeschuhlaufens, sondern der Gott des Schlittschuhlaufens ist. Denn Saxo sagt von Olerus, dass er statt sich eines Schiffes zu bedienen, auf einem Bein über das Meer zu setzen pflegte, über das er Hexengesänge gesungen hatte. Das heißt, er ging auf Isflegger, welches diejenige Form von Schlittschuhen ist, die unsere Vorfahren anwendeten und die auch, wie aus zahlreichen archäologischen Funden nachzuweisen ist, in Deutschland schon in sehr frühem Zeitalter ganz allgemein gewesen sind. Sowohl in Norwegen wie in Deutschland finden sie zum Teil noch heute Verwendung. Also wahrscheinlich erst im nördlichen Norwegen ist Ulr zum Schneeschuhgott geworden, während das Schneeschuhlaufen wohl niemals bis nach Dänemark gelangt ist, wo ja auch die Naturverhältnisse nicht so sehr dazu ermuntern. Die Sage von dem dänischen König Harald Blauzahn und Toke, die vor dem Vorgebirge Kullen in Schonen auf Schneeschuhen stehen mussten, hat in dieser Beziehung keine weitere Bedeutung, da sie zweifelsohne aus Norwegen stammt, wo genau dasselbe von einem König Harald und Hemmingen den Unge erzählt wird. In den historischen Sagen wird unter anderem erzählt, dass, als Egil Skallagrimson eines Winters um das Jahr 950 im Auftrag des norwegischen Königs nach Värmland ziehen sollte, die Sendboten des Königs ihn westlich von Eidskogen verließen, ihre Schneeschuhe nahmen, sie anschnallten und Tag und Nacht liefen, bis sie an die Oblande und nördlich von Dorefjeld bei dem König anlangten. In Klammern Egils Saga Kapitel 71. Dass Schneeschuhe auch schon früh auf Romerike benutzt wurden, erscheint sehr wahrscheinlich, wenn wir hören, dass Harald Hardrade, der von seinem 15. bis zum 31. Jahr, in Klammern im Jahr 1030 bis 1046 im Süden war, schon in seiner Jugend auf Ringerike das Schneeschuhlaufen erlernt hat. Aus seiner Zeit stammt auch der Stoff zu den über das ganze Land verbreiteten Heldengesängen von Heming, dessen wunderbare Schneeschuhlaufen im Nordlande auch im Flatöbuche um das Jahr 1390 erwähnt wird. Der Refrain lautet: Hemmingen, das junge Blut auf Schneeschuhen, lief gar gut. Und dem Umstand, dass er eine so große Tüchtigkeit in dem Lieblingssport des Volkes besaß, hatte er es wahrscheinlich zu verdanken, dass sein Name noch heute im Volkslieder weiterlebt. Später wurden Schneeschuhe und Schneeschuhläufer an vielen Stellen in den norwegischen Sagen erwähnt. Und daraus ist deutlich zu ersehen, dass das Schneeschuhlaufen sich mit der Zeit zu einem allgemein in Norwegen betriebenen Sport entwickelte. Es ist ganz selbstverständlich, sagt Storm, dass das öffentliche Postwesen während des Winters, wenn keine Schlittenbahn war und man auch zu Pferd nicht durchzukommen vermochte, sich der Schneeschuhe bediente. Dies ist bereits aus Briefen von den Jahren 1525 und 1535 ersichtlich. Im letzteren heißt es, dass der Bursche Anfang Dezember auf Schneeschuhen über Dorefjeld und alle Wälder nördlich nach Trondheim laufen musste. Es liegt kein Grund vor zu der Annahme, dass die Norweger in früheren Zeiten eine größere Gewandtheit im Schneeschuhlaufen besessen haben, als dies jetzt der Fall ist. Und wenn wir unter anderem lesen, dass Arnljot Geline um das Jahr 1000 zwei Männer hinter sich auf seinen Schneeschuhen stehen hatte und trotzdem so geschwind lief, als sei er los und ledig, da wird jeder Schneeschuhläufer wissen, dass dieser Bericht in das Reich der Fantasie zurückzuführen ist. Die Erzählung stammt von einem Isländer, Snorre, und ist eine isländische Tradition. Wie wir später sehen werden, waren aber die Isländer durchaus nicht in der Kunst des Schneeschuhlaufens bewandert. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jessi des Roslau, September 2024.